Erster Ruben war der erste Sohn von Israel. Er machte einen Fehler gegen seinen Vater. Deshalb bekam Josef seine Rechte als erster Sohn. Zweiter Juda war sehr stark unter seinen Brüdern. Ein Anführer kam aus seiner Familie. Aber Josef bekam das Recht des ersten Sohnes. Dritter, die Söhne von Ruben waren Hanoch und Pallu. Auch Hezron und Karmi gehörten dazu. Vierter, die Söhne von Joel waren Semaja und Geogi. Auch Simei war sein Sohn. Fünfter, die Söhne waren Micha, Reaja und Baal. Sechster, Bera war ein Anführer von Ruben. Der König von Assyrien nahm ihn gefangen. Siebter, seine Brüder waren Jael und Sachaja. Sie standen in den Listen der Familien. Achter, Bela war der Sohn von Esa. Er wohnte in der Stadt Aroer. Neunter, er wohnte im Osten bis zur Wüste. Sie hatten sehr viele Tiere in Gilead. Zehnter, zur Zeit von Sol kämpften sie gegen die Hagriter. Sie gewannen und wohnten in ihren Zelten. Elfter, die Söhne von Gad wohnten gegenüber im Land Basan. Zwölfter, Joel war der erste Anführer. Safan war der zweite Anführer. Dreizehnter, ihre Brüder waren Michael, Mesulam und Seba. Es waren insgesamt 7 Männer. Vierzehnter, das sind die Söhne von Abihail. Er war ein Sohn von Hori. Fünfzehnter, Ahi war der Chef ihrer Familien. Er war der Sohn von Abdil. Sechzehnter, sie wohnten in Gilead und in Basan. Sie hatten dort Wiesen für ihre Tiere. Siebzehnter, alle Namen wurden in Listen geschrieben. Das war zur Zeit von König Jotam. Achtzehnter, die Männer von Ruben, Gad und Manasse waren mutig. Sie hatten Schilde, Schwerter und Bogen. Neunzehnter, sie kämpften gegen die Hagriter und andere Völker. Zwanzigster, Gott half ihnen im Kampf gegen die Feinde. Sie riefen zu Gott um Hilfe. Gott hörte sie, weil sie ihm vertrauten. 21. Sie nahmen viele Tiere weg. Es waren Kamele, Schafe und Esel. 22. Viele Feinde starben im Krieg. Gott wollte diesen Krieg so. Sie blieben dort bis zur Gefangenschaft. 23. Die Leute vom halben Stamm Manasse wohnten in Basan. Es waren sehr viele Menschen. 24. Das waren die Chefs ihrer Familien. Sie waren mutige und bekannte Männer. 25. Aber sie waren Gott nicht treu. Sie beteten fremde Götter an. 26. Da wurde Gott zornig auf sie. Der König von Assyrien führte sie weg. Sie mussten in ein fremdes Land gehen. 27. Die Söhne von Levi waren Gerson, Kahat und Merari. 28. Die Söhne von Kahat waren Amram, Jisa, Hebron und Uziel. 29. Die Kinder von Amram waren Aaron, Mose und Miriam. Aaron hatte 4 Söhne. 30. Eliasar war der Vater von Pinehas. Pinehas war der Vater von Abisua. 31. Abisua war der Vater von Buki. Buki war der Vater von Ussi. 32. Ussi war der Vater von Seraja. Seraja war der Vater von Merajot. 33. Merajot war der Vater von Amaya. Amaya war der Vater von Ahitub. 34. Ahitub war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Ahimaaz. 35. Ahimaaz war der Vater von Asaja. Asaja war der Vater von Johanan. 36. Johanan war der Vater von Asaja. Er arbeitete als Priester im Tempel in Jerusalem. 37. Asaja war der Vater von Amaja. Amaja war der Vater von Ahitub. 38. Ahitub war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Salum. 39. Salum war der Vater von Hilkia. Hilkia war der Vater von Asaja. 40. Asaja war der Vater von Seraja. Seraja war der Vater von Josadak. 41. Josadak musste weggehen. Der König Nebukadnezar führte das Volk weg.